Meine Damen und Herren, die Arbeit wird eine andere sein. Die Kultur wird eine andere sein. Wissen und Können werden sich potenzieren. Die Verheißungen der totalen Kommunikation gehen aufs Ganze. Und die Warnung lautet, wer nicht mithält, verpasst den Anschluss. Hören Sie Jörn Kraft mit seinem Essay »Tageslicht bitte. Was hilft gegen den Multimedia-Wahn?« Gesellschaften wie die unsere, die keine wirklichen Existenznöte haben, sondern lediglich Sorgen um die Wachstumsraten, denen aber aus vielerlei Gründen das Zufriedensein schwerfällt, solche Gesellschaften brauchen von Zeit zu Zeit etwas Neues am Horizont. Aus der Wahrung des Besitzstandes ziehen sie auf die Dauer nicht genug Lebensgefühl. Unlust macht sich breit bei den Denkenden, Flaute droht den Handelnden, wenn sie kein Neuland sehen für ihren Drang zum Spekulieren und Investieren. An ganz großen Ausblicken fehlt es heute durchaus. Und deshalb kann der Einzige, der sozusagen Marktreife hat, sich besonders wichtig machen. Multimedia. Der Oberbegriff Multimedia mit seinen 2 Dutzend Unterbegriffen ist im Sprachgebrauch der Konzerne ebenso zu Hause wie im wissenschaftlichen Diskurs, wie im Jargon der Sekundarstufe. Was in so viele Köpfe und so verschiedene Kreise dringt, muss schon ein gehöriges Potenzial bergen und für die Zukunft Großes versprechen. Darüber besteht auch Einvernehmen, dass wir uns am Beginn einer großräumigen Erschließung befinden. Die Aufbruchsfreudigen sehen endlich wieder eine Landkarte mit weißen Flecken und entwerfen ungeahnte Zustände. Die Arbeit wird eine andere sein, die Kultur wird eine andere sein, Wissen und Können werden sich potenzieren. Alles, was überleben will, muss sich hochentwickeln zur digitalen Daseinsform und tauglich werden für die totale Kommunikation. Vieles an diesen Erwartungen dürfte realistisch sein. Denn wir haben es mit einem Wandel zu tun, der von den Kräften des Marktes getragen wird und im Technischen sich selbst beschleunigt. Richtig epochal wird er dadurch, dass 2 Entwicklungsströme sich vereinigen, die jeder für sich schon reich sind an Neuerungen, die Technik des Rechnens und die Technik des Übertragens. Computerindustrie und Teleindustrie animieren sich gegenseitig und besetzen gemeinsam neue Felder. Kulturhistorisch könnte man das vergleichen mit dem Zusammentreffen von Elektrik und Maschine vor gut 100 Jahren. Die heutige Fusion, die des Computers mit allem, was Nachricht und Medium heißt, wälzt allerdings nicht nur wie damals das gewerbliche Leben um, sondern findet auch in den privaten 4 Wänden statt. Und das nicht nur als Begleiterscheinung, sondern heftig gewollt. Denn erst der Privathaushalt als Multimedia-Station berechtigt zu den gewaltigen Hochrechnungen. Die Aussicht auf millionenfachen Anschluss treibt das Fieber der Investoren hoch und hält sie in ständiger Angst, nicht dabei zu sein, wenn Neuland vergeben wird. Mit viel Klamauk suchen sie das Fieber auf den Verbraucher zu übertragen. Auch der soll die Angst nicht mehr loswerden, Anschlüsse zu verpassen. Die Geschäftsinteressen und das Geschäftsgebaren auf diesem Zukunftsmarkt lassen sich ganz gut einschätzen. Viel schwerer ist zu mutmaßen, was denn substanziell alles möglich sein wird im Multimedia-Reich. Schilder stehen genug herum, zum Internet, zum Cyberspace, zum interaktiven Fernsehen, zur künstlichen Intelligenz. Die Einteilung in Hauptstraßen, Nebenstraßen und Sackgassen gelingt aber auch den Fachleuten noch nicht. Es scheint so, als werde von verschiedenen Punkten aus eine Totalität angesteuert, die vollendete Informationsgesellschaft. Wie soll man sich von der eine Vorstellung machen? Es ginge wohl eher mit Hypertext oder einer fraktalen Grafik als mit herkömmlichen Worten, vorgetragen in einem herkömmlichen Medium. Versuchen wir es trotzdem und beschreiben die Zukunft als eine, in der alles Gewusste, alles Kreierte und alles Mitgeteilte digitale Form hat und über Datenträger oder Netze jederzeit und überall verfügbar ist. Dann ist jeder Teilnehmende nach Belieben Sender oder Empfänger, Urheber oder Bearbeiter, kann konsumieren, was der riesige Bestand hergibt und kommunizieren bis dort hinaus. Ist da eine Umwertung aller Werte im Gange? Tut sich eine Terra Incognita auf wie noch nie? Bevor wir uns schwindlig spekulieren und mit den Trendforschern abtauchen, ins Meer der Möglichkeiten, sollten wir uns einiger Faktoren erinnern, die noch jede Innovation gebremst haben und auch dem Multimedia-Rausch seine Ernüchterung bescheren werden. Die sagenhaften Verheißungen des Informationszeitalters treffen auf ein Publikum, das schon allerhand Fortschritt üben konnte und auch diesen ungerührt erwartet. Neues Werkzeug und neues Spielzeug sind durchaus willkommen, aber mehr als das soll es auch nicht sein. Die ganz große Mehrheit, auch die der Mitmachenden, will gar nichts ungeahnt Neues erleben. Sie will bloß vom jeweiligen Fortschritt einen gewissen Nutzen und einen gewissen Spaß haben, unter Beibehaltung ihrer sonstigen Auffassungen und Gewohnheiten. In den Zukunftslabors mag noch so berückend gezaubert werden. Die Zwecke, an die der Zauber gewunden wird, bleiben hartnäckig trivial. Da haben wir die Arbeitswelt. In der wird sich methodisch noch viel ändern, denn jede Neuerung verspricht irgendwo einen Rationalisierungsgewinn. Aber das entfaltet sich nicht aus eigenem Zukunftsdrang, das folgt einer Raison, die jedem am Erwerbsleben Beteiligten vertraut ist. Das bunte Glitzerding namens Multimedia nimmt schnell die Farbe Alltagsgrau an, wenn es zum Produktionsmittel wird. Egal, ob in der Firma oder am Telearbeitsplatz daheim. Daten, Text, Grafik, Ton, bewegte Bilder aus einem erdumspannenden Netz auf den eigenen Bildschirm holen, mit hochmögender Software veredeln und schick präsentieren, ist das nicht fantastisch? Jawohl, es ist fantastisch. Und ehe man es sich versieht, ganz gewöhnlich. Auch im Multimedia-Zeitalter sind bloß in bestimmter Zeit bestimmte Aufträge zu erledigen, im Zweifel mit höherer Konzentration und unter strengerer Kontrolle. Arbeit bleibt Arbeit und Werkzeug bleibt Werkzeug. Der spielerische Zusatznutzen, von dem die Vertreter neuer Technologien gerne sprechen, stellt sich gelegentlich ein, ist aber gewiss nicht größer als zu Zeiten schön geschriebener Zahlen und eigenhändig gefräster Profile. Handfest sind die Interessen der Branchen, die Zukunftstechnik anbieten. Handfest die Interessen der Branchen, die sie anwenden. Auf virtuelle Abenteuer sind beide nicht aus. Für die Entwicklung bilden sie Innovationspotenzial und träge Masse in einem. Auch Multimedia wird seinen ökonomischen Grenznutzen erreichen. Selbst die Jüngeren, die mit flinken Fingern und viel freiem Speicherplatz im Kopf ihre Programme managen, merken bald, dass es sich nicht um ein Spiel handelt, sondern auch bloß um Dienst am Kunden und Broterwerb. Nun aber zum Menschen ganz persönlich, zum Menschen als Kunde und Kommunikationswesen an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend. Auf ihn wartet die ganz große Souveränität, ein allseitiges Verfügen über die Datenwelt. Dazu die ständige Option, mitzureden und mitzugestalten. Alles, was heute entwickelt wird an interaktiven Möglichkeiten, ist nach Einschätzung der Fachwelt armselig verglichen mit dem, was kommen kann und, wenn der Markt entsprechend waltet, auch kommen wird. Der Weg dorthin ist mit kleinen Diensten gepflastert. Alle paar Tage wird ein neuer Nutzen angeboten, abzurufen per CD-ROM oder per Online-Anschluss. Erledigungstechnik nach dem Muster des Telebanking greift um sich und hilft uns Zeit sparen. Zeit, die durch andere Dienste wieder vertrieben werden muss. Das aber kommt der neuen Kultur wie gerufen. Sie wird mit einem Zeitvertreibspotenzial aufwarten, wie noch keine vor ihr. Wer wird wen vereinnahmen? Das Multimedia-Netz die Menschen oder die Menschen das Netz? Schon manchem Fortschritt ist eine vergleichbare Gewissensfrage gestellt worden. Und noch nie gab es eine eindeutige Antwort. Die Menschen, so viel darf man wohl voraussagen, werden sich zu arrangieren wissen. Auch im Wunderland der morgigen Medien wird der Normalbürger mit seinen begrenzten Bedürfnissen dominieren. Dem wird nicht schwindelig werden vor dem Superangebot. Das Seine wird er suchen und dabei die Hybris des Ganzen gar nicht wahrnehmen. Auch ihm werden die sensationellen Neuerungen schnell alltäglich werden. Den Ablauf eines Films manipulieren, sich selbst womöglich mit digitalen Tricks in die Handlung mogeln. Wenn dergleichen Späße erst auf jedermanns heimischer Tastatur zu machen sind, dann ist das Ende der Spaßigkeit auch schon abzusehen. Nach einem alten Trägheitsgesetz teilen sich die Menschen bei jeder Errungenschaft in die wenigen, die kreativ mit dem Neuen umgehen, und die vielen, die nach anfänglicher Eigenleistung sich doch lieber Fertiges vorsetzen lassen. Das Angebot an Fertigem freilich wird nicht auf ständig steigende Attraktivität hoffen können. Über die Enter-Taste Zugang zum kulturellen Gesamtbestand. Von der Museumskunst bis zu sämtlichen Folgen sämtlicher TV-Serien. Das ist ja wohl der Traum der Netzwerker. Aber auch dieser traumhafte Gewinn wird unglaublicherweise mit einem Verlust erkauft. Multimedia wird jeden Reiz bieten, nur einen nicht. Und das ist der größte von allen. Der Reiz, der aus dem Mangel kommt. Ein Film, zu dem man sich ins Kino begibt, ist noch Ereignis. Ein Film, den man aus dem Fernsehprogramm wählt, wird immerhin als Occasion empfunden. Ein Film, den man online kommen lässt, als einen von 20.000 möglichen, verfällt der Beliebigkeit und hat große Chancen, nach 5 Minuten schon ausgewechselt zu werden. Die Medienwunder, die in Arbeit sind, bringen hauptsächlich instrumentalen Fortschritt. Welche neue Inhalte sollten denn herausspringen? Alter Wein wird durch die neuen Schläuche fließen und nichts anderes wird die Mehrheit wollen. In jedem neuen oder neu verknüpften Medium werden die alten Bekannten auftreten. Die Kunst, der Kitsch, die Show, die Werbung, der Klatsch, die Pornografie und Spuren vom Ernst des Lebens. Wirklich Neues, sei es Gedankengut, sei es Imagination, wird weiterhin aus Köpfen kommen, nicht aus der Software. Schon heute ist doch zu sehen, wie schmählich die Programmfähigkeit der Medien zurückbleibt hinter der Ausweitung ihrer Geschäfte. Wie erst in Zukunft? Mit wachsender Not werden die Zeitvertreiber nach Originärem fahnden oder mindestens nach Bewährtem, um die vernetzte Gemeinde zu bedienen. Der Cyberspace, wenn er denn kommen sollte, wäre doch auch nicht mehr als ein virtueller Freizeitpark, in dem der Bayerische Volksmusikabend seinen Platz hätte wie in allen Vorgängermedien. Und das elektronische Plaudern übers große Netz wird wieder zurückfallen hinter die archaischen Formen von der Art des Stammtischs und des Kaffeeklatsches. Das meiste an der Multimedia-Zukunft dürfte nur Steigerung dessen sein, was jetzt schon läuft. Es gibt aber auch Projektionen, die das ganz Große, das ganz andere kommen sehen. Eine Hyperkultur, einen Kosmos, gegen den die vorhandene Welt flach und schäbig aussehen wird. Es sind die immer neuen kombinatorischen Effekte des Systems, die zum Wähnen und Orakeln einladen. Zum Beispiel darüber, ob nicht irgendwann doch, wie einst aus chemischen Reaktionen, nun aus dem Datenmeer etwas mit Eigenleben und Denkvermögen entstehen könne. Schon die labyrinthisch entworfenen Computerspiele lassen ja die Idee aufkommen, man möchte mit Glück und Ausdauer ein Türchen finden, das noch kein anderer Spieler gefunden hat. Und dahinter eine Welt, die von den Programmierern gar nicht angelegt wurde. Während doch alles nur der flachen Scheibe entstammen kann, die man ins Laufwerk eingeschoben hat. Schaurig schön ist die Vorstellung einer digitalen Zeugungsfähigkeit und damit eines sich selbst entfaltenden Geisterreiches. Sollte sie nicht vom uralten Verlangen nach Transzendenz genährt sein? Es möge außerhalb der sattsam bekannten Welt eine zweite geben, wünscht sich die Menschheit seit Anbeginn und immer noch. Selbst jene Minderheit, die sich im Diesseits komfortabel eingerichtet hat, möchte auf ein glaubwürdiges Jenseits nicht ohne weiteres verzichten. Nur reichen gerade deren Glaubenskräfte nicht mehr bis zum alten Himmel hinauf. Da bietet sich als ein modernes, als ein diesseitiges Jenseits die multimedial erzeugte Welt an. Als Allermindestes verheißt diese Welt Allwissenheit und Omnipräsenz, weckt darüber hinaus aber Hoffnung auf Begegnungen der dritten und vierten Art. Endlich ist ein Transzendieren in Aussicht, das uns zu Lebzeiten schon von aller Erdenschwere befreit. Vorausgesetzt allerdings, wir haben die neueste Software auf den Rechner geladen, den richtigen Decoder gekauft und alle Online-Gebühren bezahlt. WDR 3, angeschlossen der NDR. In der gemeinsamen Reihe hörten Sie Gedanken zur Zeit von Jörn Kraft zum Thema Was hilft gegen den Multimedia-Wahn? Redaktion der Sendung Hanno Reuter. Liegen die Tagestemperaturen zwischen 0 Grad im Osten und 5 Grad im Westen. Im Harz, oberhalb etwa 400 Metern, gibt es auch tagsüber leichten Frost und Schneefall. Die weiteren Aussichten: am Montag und Dienstag ist es teils aufgelockert, teils stark bewölkt, mit einzelnen Schnee- oder Schneeregenschauern. Es bleibt kalt. Die Windvorhersage bis Sonntagabend für die Deutsche Bucht und die westliche Ostsee: Nordwest 5 bis 6, abnehmend 3, am Sonntag Südost bis Ost zunehmend 7. Südliche Ostsee Nord 5, abnehmend 3, am Sonntag Südost zunehmend 6. Ende der Nachrichten.